ist nett und verliebt in mich. Aber bei der Party heute, da sah ich nur dich. Du hast mir, wie's so geht, gleich den Kopf verdreht. Aber nun entscheide dich, sonst ist es zu spät. Die Liebe ist wie ein Würfelspiel. Ist man verliebt, riskiert man viel. sing you anything, was du willst, sing you, schenk ich dir. Und ein Leben voll Sonnenschein, wird es dann, sing dir nur für dich sein.

sicher auch für wen. Sonne scheint, Regen fällt, komm im Winter, wenn es bei uns schneit, wieder zu dir. Dort im Morgenland, doch der Schleier fiel und manches andere, und ich war gleich außer Rand und Band. Oh, Frau Melinda aus unser India, ja, du hast Lippen, die heiß mich bitten. Oh, Frau Melinda, ich komm im Winter, wenn es bei uns schneit, wieder zu dir. Wieder zu dir. Wie ein Bumerang, wie ein Bumerang.

Oh Maria, du lässt mich gehen, doch eine Träne.